Tote Kindern pöppeln, man kann sie jeden Tag sehen. In der Tagesschau, man nennt es ein Geschehen. Letzter Justiz, Terror und Barbarei. Stimme stets apathisch und beteiligt dabei. Geflüchtet verschlagen, gewiss und verschämt und schlau genug, also selbst auch noch kein Grund. Wenn die Zeit wird bestehen, nichts darf mehr geschehen. Niemals mehr ohne uns, jeder wird schon noch Kunden. Niemals. Als Komplotte sind sabotierende Pannen, um die Mann und Psyche von dem Hebel zu bannen. Das ist die pure Verzweiflung und blinder Wut. Die Losung lautet stets: immer Dreck, niemals Blut, niemals.